Darum haben wir wohl auch so ähnliche Codes gewählt. Wir Lewis Carroll und Sie William Shakespeare. Können Sie sich vorstellen, dass die beiden dort sich mit Hilfe von D'Annunzio verständigen? Geschmacklos. Wir haben Dante. Halt den Mund! Du und deine Frau, ihr habt nichts als Fehler gemacht. Habt alles übertrieben. Ihr habt nicht begriffen, dass die einzige Art, geheim vorzugehen, offen vorzugehen ist. Als Sarah Klein verkleiden. Maldonado war in Corza Coalcos. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte den Ring gehabt. Und er war verrückt nach Sarah. Ich wollte ihn verunsichern. Server zog eine Hand aus der Tasche und schlug Angelika quer übers Gesicht. Die Frau saß mit offenem Mund da, als ob sie schon wieder ertrinken wollte. Und Rossetti stand in der entrüsteten Haltung eines lateinamerikanischen Caballero auf. Idioten! Die gnädige Frau lässt sich den Ring abreißen, während sie Esther Williams spielt. Und der Herr Gemahl wagt nicht, mich zu schlagen, weil er dreifach zu kassieren gedenkt.